zijn, aber toch mein freudiges Antier. Wenn ich komm, wenn ich komm, wenn ich wieder, wieder komm, wieder, wieder komm, geh ich halt mein Schatz bei dir. Bei dir, wann ich hausam bald sei, bei der Sankt.